Wie sind Ihre Eindrücke von der Stadtrundfahrt? Ich bin begeistert. Es ist überwältigend. Ich habe manches gelesen, gehört und gesehen. In der Presse, im Rundfunk und im Fernsehen. Aber es ist natürlich besser, alles mit eigenen Augen zu sehen.